Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Lose to Win, der ersten Folge im Jahr 2020. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, warum alte Tabs im neuen Jahr nicht einfach verschwinden und was Disziplin mit Ego-Wichsen zu tun hat. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Alte Tabs im neuen Jahr. Der 31.12., ein magischer Moment. Warum? Viele Menschen nehmen sich vor, im neuen Jahr einige Dinge anders, besser oder gar überhaupt nicht mehr zu machen. Die altbekannten guten Vorsätze, die gefasst werden, in sektschwangeren Gedanken und mit dem Blick auf das bunte und laut knallende Spektakel am Himmel, um sie dann im neuen Jahr, nach ein paar Tagen oder Monaten, wieder vergessen zu haben oder auch gar nichts mehr von ihrer bloßen Existenz zu wissen. Uns erreichten Nachrichten wie: Komm gut ins neue Jahr, guten Rutsch, komm gut rein und viele andere. Ich komme dann oft nicht umhin, mich zu fragen, was ist denn anders in dieser einen Nacht? Was wird anders sein am neuen Morgen im neuen Jahr? Drücken wir den Reset-Knopf? Löschen wir die offenen, oft unbearbeiteten Tabs im Kopf, die noch in der Ablage liegen und starten bei Null? Ich bekam nicht vor unlängster Zeit, also vor kurzem, eine E-Mail von Johannes mit der Frage: Wie kann ich mir selbst am besten in den Arsch treten, um die Disziplin für die weniger leicht fallenden Dinge im Leben zu bekommen? Beispielsweise unangenehme Gespräche in Beziehungen mit dem Partner oder mit Mitarbeitern, um sich Themen zu widmen, die offensichtlich dran sind, aber keine Freude auslösen. Disziplin in Leichtigkeit. Was muss ich verlieren, um Disziplin zu gewinnen? Fragt er mich in seiner E-Mail. Vielleicht sind es ja seine offenen Tabs, die mit Sicherheit nicht am 31.12. gelöscht werden können oder noch schöner, sich in Wohlgefallen auflösen. Ein guter Vorsatz zu dieser Frage könnte sein: Ich gehe die Dinge jetzt einfach mit mehr Disziplin an, bin geradliniger und sachlicher, obgleich ich gar keine Lust habe, mich darauf einzulassen. Doch ist ein Vorsatz dann der beste Weg, um sich gerade diese Frage beantworten zu können? Schauen wir uns das Wort Disziplin einmal an. Es gibt intrinsische Disziplin. Das ist die aus dem Inneren selbst motivierte Disziplin für zum Beispiel ein selbstgestecktes Ziel. Und es gibt die extrinsische Disziplin. Das Einfordern von Disziplin bedeutet, dass sich Personen an Gebote oder Verbote oder Anweisungen halten und sich deren unterwerfen müssen, wie bei der Arbeit zum Beispiel. Kommen wir nun also mit dem Hintergrund der Erläuterung des Wortes zurück zu der Frage aus der E-Mail von Johannes. Es wäre wohl erst einmal wichtig zu fragen, ob die Disziplin, die für ihn walten soll, von ihm selbst oder von außen gefordert wird. Ein unangenehmes Gespräch in einer Beziehung, wie er es schreibt, oder sich Themen zu widmen, die offensichtlich dran sind, jedoch keine Freude bereiten, sind hier sehr deutlich nicht intrinsisch, sondern eher extrinsisch, also von außen gewollt, denn ihm bereiten sie ja keine Freude. Wie nun raus aus dieser Zwickmühle? Ich will nicht, muss aber jetzt scheinbar durch, könnten seine Gedanken dazu sein. Was muss ich verlieren, um Disziplin zu gewinnen, war seine Kernfrage. Meine Frage an ihn wäre: Was brauchst du, um dich besser zu fühlen in diesem Gespräch? Was ist der Kernpunkt, der in diesem kommenden Gespräch keine Freude auslöst, sodass du Disziplin brauchst, um es überhaupt zu führen? Und was könntest du ändern an deiner Perspektive, um aus einer Pflicht eine Kür zu machen? Sprich, musst du überhaupt etwas verlieren, um diszipliniert zu sein? Wenn ein anderer Mensch dich um ein Gespräch bittet, so möchte er sich entweder mitteilen oder sogar deine Meinung dazu hören. Gewiss kann das für dich auch unbequem sein, jedoch darf es auch sein. An dieser Stelle möchte ich auch gerne das Wort Priorität mit einfließen lassen. Gebe ich einem Gespräch in meinem Wertesystem und meiner Wertvorstellung keine Chance, so wird sicher das Wort Disziplin sich einschleichen, um mich ihm trotzdem zu stellen. Mir klingt da auch ein Satz von einer Freundin im Ohr, die immer sagt, muss ja, ne? Ich pflege dann immer zu antworten, nichts muss, alles darf. Wenn ich für mich einfordere und insgeheim wünschen wir uns das doch alle, dass sich mein Gegenüber ganz auf mich einlässt, seine Aufmerksamkeit auf mich fokussiert, mich sehen darf, so wie ich bin, und mich annehmen darf, ohne mich zu bewerten, wozu ist es dann gut und richtig für mich, in ein Gespräch zu gehen mit dem Wort Disziplin? Ich möchte gar keinen Unterschied machen, ob nun in einer Liebesbeziehung oder in einer Geschäftsbeziehung, in einem Konfliktgespräch mit dem Nachbarn oder dem Chef. Wir alle wollen gesehen und wertgeschätzt werden. Und wir alle möchten uns mitteilen, ob es dem Gegenüber nun schmeckt oder nicht. Was wir nur manchmal dabei vergessen ist, mal bin ich der Sender und mal bin ich der Empfänger. Und mal ist es umgekehrt. Wenn also heute Nacht die leuchtenden Raketen über unseren Köpfen hinwegfliegen, so wird sich am Tag danach nichts ändern. Jeder vielleicht unsere Perspektive, unbequeme Gespräche zu sehen und sie ohne Disziplin, sondern aus reiner Wertschätzung für das Anliegen meines Gegenübers zu führen. Und ich somit ein bisschen Ego-Wichsen verliere, aber ganz sicher ein Gespräch auf Herzhöhe gewinne. Ihr Lieben, auch im neuen Jahr, herzlichen Dank für eure E-Mails, die mich letztes Jahr noch erreicht haben. Ich muss schauen, welche Themen ich als allererstes mit in den Podcast binde, weil das ist doch relativ viel und ich möchte auch immer, dass es etwas wird, was in Kürze, die dieser Podcast natürlich immer hat, für euch auch mitnehmbar ist. Und ja, schreibt mir weiter E-Mails d.weber@heartlight-coaching.de, folgt mir weiterhin auf Facebook unter Heartlight Coaching oder bei Instagram dianaweber14114. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich was von euch höre und ihr das hier mitgestaltet und ich hoffe, ihr seid alle richtig gut ins neue Jahr gestartet. Ich war mega entspannt, habe mit unheimlich lieben Menschen gefeiert, habe am Ende des Jahres noch ganz tolle Menschen kennengelernt und bin mir ganz sicher, 2020 wird großartig für mich sowie für euch auch. Und ja, freue mich auf den nächsten Podcast, freue mich auf eure E-Mails und ja, bis dahin, passt auf euch auf.